Deutschlandfunk. Kommentar. Lange Zeit kannten die Kurse an den Börsen nur eine Richtung, nämlich die nach oben. Gefüttert wurde der Aktienboom durch Minizinsen der Zentralbanken. Doch plötzlich scheint es mit der O's vorbei zu sein. Das geringe Wirtschaftswachstum in China schickt die Börsenkurse weltweit auf Talfahrt. Clemens Kindermann kommentiert. China lehrt die Börsianer erneut das Fürchten. Gut so, denn die hatten angesichts der Geldschwemme der Notenbanken ohnehin den Kontakt zur ökonomischen Realität eingebüßt. Nun kehrt diese Realität mit Macht zurück. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt muss einräumen, dass es mit dem Wachstum doch nicht so weit her ist wie gedacht. Die völlig überraschende Abwertung des Yuan vor 2 Wochen war der Paukenschlag. Seitdem lernen die Spekulanten an den Aktienmärkten wieder, es kann auch abwärts gehen. Das macht nervös und viele Händler offenbar auch panisch, denn nicht neue Wirtschaftsdaten waren der Grund für den heutigen Crash, sondern die Intransparenz dessen, was in China vor sich geht. Warum tut die chinesische Regierung nichts, wenn die Shanghaier Börse so steil abstürzt wie seit 8 Jahren nicht mehr? Ist vielleicht alles noch viel schlimmer als gedacht? Solche Unsicherheiten mögen Börsen in Zuckungen versetzen. Der kühle Blick auf die Wirtschaft und die Regierung Chinas hilft hier aber weiter. China stehen noch viele Interventionsmaßnahmen zur Verfügung. Die Arsenale sind längst noch nicht leer. Die Zinspolitik, die Schaffung von Kreditnachfrage, Investitionsprogramme. Peking ist angesichts riesiger Devisenreserven sehr wohl in der Lage, noch machtvoll gegenzusteuern. Der kühle Blick sollte aber auch helfen, die mittel- und langfristige Entwicklung in China realistisch einzuschätzen. Der ungebremste Boom mit seinen traumhaften Wachstumsraten ist endgültig zu einem Ende gekommen. Das Land, in dem für deutsche Autobauer und Chemiekonzerne Milch und Honig flossen, wird zu einem harten Markt. Darauf sollten sich deutsche Exporteure und im Land produzierende Unternehmen schon einstellen. Doch die eigentliche Gefahr, die der Abschwung Chinas für Europa birgt, droht durch den weltweiten Rückgang der Konjunktur und insbesondere den Nachfrageschwund bei Öl und Kohle. Wenn China nicht mehr so viel benötigt, werden die Energiepreise sinken und die Inflation in Europa gedrückt. Wir werden uns in Deutschland daher auf eine noch längere Zeit der Niedrigzinsen einstellen müssen. Das sollte eine Gesellschaft, die immer mehr Geld für ein langes Leben zurücklegt, nicht panisch machen, aber achtsam und vorsichtig.